Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kleine 3 Podcast. Diesmal unter etwas besonderen Umständen, denn es ist die zweite Januarwoche 2016 und wir feiern heute den Kleiner 3 Geburtstag Nummer 3. Und deswegen sitzen wir hier in wieder etwas größere Runde. Mit dabei sind die Annika. Hallo. Die Jule. Hallo. Und die Anne, natürlich. Hallo. Natürlich. Du bist immerhin die Gründerin von Kleiner 3. Ach und so. Wir wollen heute über Kleiner 3 sprechen. Deswegen wäre es so ein bisschen, Stimmt, es ist ja lustiger mit dir, sage ich mal so. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir zum Kleiner 3 Geburtstag ein bisschen zurückschauen und über die Anfänge von Kleiner 3 und generell unser Leben mit Kleiner 3 sprechen. Anne, vielleicht übergebe ich an dich das Wort. Ja, ich wollte nur noch ergänzen, quasi zu den besonderen Umständen. Oh ja, ja, auf jeden Fall. Wie ihr alle wisst, ist 2016 bisher einfach sehr anstrengend und irgendwie gewisse Dinge passieren, die irgendwie sehr mitnehmend sind. Und trotz des schönen Anlasses macht einen das natürlich trotzdem etwas fertig. Und wir haben uns jetzt einfach entschlossen, heute mal mit Bier zu podcasten. Genau, insofern, wir begegnen dem Ganzen auf die erwachsene Art und Weise, indem wir trinken. Ja. Das ist ja bei anderen Podcasts, das ist ja quasi Bestandteil. Genau. Ja. Und das kann nur helfen. Ja, nur weil wir... Außerdem trinken wir auf Kleiner 3. Das sowieso. Und auf den Untergang des Patriarchats. Und auf den Untergang des Patriarchats und auf David Bowie und auch auf Alan Rickman. Ja, ja. Genau, das nur als Hinweis, weil wir gerade schon, weiß ich nicht, 10 Minuten gebraucht haben, um überhaupt anfangen zu können, weil wir in einen Lachanfall geraten sind. Ja, aber zu Kleiner 3 und der Hintergrundgeschichte, ja, bin ich jetzt diejenige, die das erzählen muss, weil ich hatte halt die Idee. Verdammt. Also Anne, wie genau war das denn damals? Wie war das damals? Also ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, ich habe versucht rauszukriegen, wann ich zum ersten Mal so diese Idee hatte. Ja, damals war das ja so diese vage Vorstellung von einem Magazin in Blogform irgendwie. Was das halt nicht Blogazin heißen sollte. Das auch unbedingt. Und was eben feministisch ist, sich mit ganz viel Popkultur beschäftigt und aber auch nicht so... also auch zugänglich ist mit den Themen, die es dann behandelt und eben jetzt auch für Leute, die mit Feminismus zum Beispiel noch nicht so viel zu tun hat, deine Zugänglichkeit bewahrt. Und die Idee hatte ich halt irgendwie schon länger mit mir rumgetragen und dann irgendwann habe ich meiner Freundin Diana aus New York, als die mal zu Besuch war in Berlin, davon erzählt. Und die hat dann halt so gesagt, naja, weißt du was, mach jetzt einfach mal so. Ich war so, stimmt eigentlich. Und als das dann schon mal dieser Schritt war, so dieser letzte Schubser, den ich irgendwie brauchte, um da mal mehr draus werden zu lassen, als nur so eine Idee im Hinterkopf, habe ich dann halt angefangen, Leuten davon zu erzählen. Und das Schöne war, alle, die ich davon erzählt habe, waren sofort begeistert. Also es war wirklich so dieses, ja, I'm onto something. Und dann habe ich ja tatsächlich auch schon mit einigen von euch darüber gesprochen. Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, Lucy, als wir uns kennengelernt haben, also als wir uns das erste Mal offline getroffen haben, habe ich dir, glaube ich, schon davon berichtet, ne? Ja, du bist da gleich ganz rekrutiert. Mit der Tür ins Haus gefallen, so, hey, wir kennen uns schon so lange online, lass uns doch mal ein Bier trinken. Und dann, das war im Sommer 2012. Und stimmt, dann sind wir, ja, August, glaube ich. Ja, das kommt hin. Und ja, und dann hast du das gleich, glaube ich, auch erzählt. Wir haben, glaube ich, an dem Abend über Buffy geredet über Kleiner 3. Das war es im Wesentlichen. Das waren so die großen Themen auf jeden Fall. Ja, das ist, ich hatte den Buffy-Test bestanden und dann. Ja. Genau. Und ja, du warst ja auch sofort total angetan. Ja, ich meine, ich habe immer irgendwie versucht zu bloggen. Also seit, ich weiß nicht, das erste Blog hatte ich, glaube ich, 2005, aber meine Blogversuche sind alleine immer im Sande verlaufen. Also ich war nie jemand, die das über längere Zeit aufrechterhalten konnte. Aber ich hatte immer eigentlich viel Spaß daran und gerade so dieser Themenbereich und was du da so für Vorstellungen hattest, ja, das war eigentlich total mein Ding. Und ich dachte, das ist doch genau das Richtige, da hast du irgendwie den Peer Pressure, nicht irgendwie das alles immer einschlafen zu lassen. Trotzdem, und du musst das Ganze auch nicht irgendwie alleine befüllen. Und ich fand es halt auch toll, dadurch dann noch mehr Leute kennenzulernen und irgendwie mit coolen Leuten was zusammen zu machen. Und ja, das hat sich dann auch bewahrheitet. An keinem anderen Blog bin ich so lange dran geblieben wie an diesem. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass das so dieses Tagebuchbloggen nie so meins geworden ist. Und eher das und das, ja, dass mir das dann das viel ist mehr ja liegt. Eine ganz andere Art von Schreiben. Dann. Ja, ja. Ja. Ja, genau. Und das war auch im August 2012, als ich dann so diese erste Mail geschrieben habe, einfach, ich glaube, es waren da auch 10 Leute oder so, von denen ich dachte oder von denen ich halt auch schon wusste, dass sie Bock drauf hätten. Und ihnen einfach gesagt habe, hier, das ist meine Idee, habt ihr Bock, wie sieht's aus? Und da warst du auch schon dabei, ne, Jule? Ja, ja. Da war ich auch schon dabei. Und ich habe auch gleich gesagt, ja. Genau. Ich fand das super. Ja, weil ich glaube, und zwar allen klar, wie groß die Lücke ist, die es gibt in dem Bereich Feminismus durch eine Linse zu betrachten, die eben zugänglich ist. Mhm. Und nicht Leuten einen Stapel Bücher rüberzuschieben und zu sagen, das müsst ihr jetzt gelesen haben, bevor ihr irgendwie in unseren Club dürft. Mir persönlich hat das einfach als Leserin total gefehlt. Mhm. Und der Schritt von, ich möchte das gerne lesen zu, ich mach's einfach selbst, der war total wichtig und den hast du ins Rollen gebracht und das war super. Ja, es war tatsächlich dieser klassische Moment, wo ich immer so dachte, jetzt irgendwer muss das doch mal jetzt machen. Ich warte die ganze Zeit drauf und dann habe ich festgestellt, so scheiße, ich warte drauf, aber es passiert nicht, dann muss ich jetzt so selber mal gucken, ob wir das irgendwie auf die Beine stellen können. Und ja, es ist toll, dass es jetzt tatsächlich schon so lange, dass es schon so lange da ist und dass wir das echt geschafft haben. Aber da gab es ja auch noch eine lange Planphase dazwischen. Ja. Ich fand halt auch einfach, es war noch platt. Also einfach so dieses, ich meine, ja, es gab feministische und gibt feministische Blogs und das ist auch gut, aber ja, dass da halt einfach sozusagen noch ein breiteres Angebot toll wäre. Naja, und oft geht's ja auch darum, einfach in die Welt schreiben zu können, wonach einem ist und was man denkt. Und weniger darum, oh Gott, ich hoffe, mein Publikum ist riesig. Also natürlich freut man sich, wenn man gelesen wird und man hofft, dass es Leute gibt, die sich so fühlen wie einer selbst und darauf anspringen. Aber der eigentliche Motivierungsschub ist, ich muss das erzählen, ich muss das in die Welt bringen. Ja. Ich fand das damals auch so toll, dieses, was uns am Herzen liegt. Also ich habe ja kleine drei, bevor ich ja selbst Teil wurde, habe ich ja vorher schon gelesen und so, und ich fand das halt so großartig, eben, dass die Artikel eben nicht voraussetzen, dass man ein bestimmtes Thema schon kannte oder so, sondern eher aus so einer persönlichen Herzenssache Sicht und so, und das hat es wirklich sehr inklusiv gemacht, fand ich sehr toll. Also ich habe auch so die Beiträge wirklich unglaublich gern gelesen und es war, also das ist sowas, wo man sich irgendwie gleich denn so zu Hause gefühlt hat, oder jedenfalls war das bei mir so, das war so gleich so, hey, du bist auch willkommen. Also es war eben halt nicht so dieses Exklusive, ich muss erst auch die und die und die Bücher gelesen haben und auch alle Begriffe kennen, die irgendwie so in Diskussionen aufkommen könnten, sondern von wegen, nee, wir machen das so für alle relativ einfach quasi. Ein kleiner Drei ist wie eine Freundin, die sich mit dir hinsetzt und sagt, du, ich muss dir was erzählen. Genau. Und dann erzählt sie es dir. Und sie geht nicht mit dem Denken rein, dass du doof bist, wenn du was nicht weißt, sondern sie will es dir halt erklären und im besten Fall deine Gedanken dazu hören. So, also eigentlich immer deine Gedanken dazu hören. Und das finde ich total großartig. Ich finde das auch ganz toll. Das hat ja auch lange gedauert, aber bis wir tatsächlich auch zu dem Namen gekommen sind. Siehst du, ich hätte echt nochmal suchen sollen, was wir alles für Namensvorschläge zwischendurch hatten. Also das war mit das Schwerste, fand ich, so sich auf einen Namen festzulegen. Und also dieses Konzept war eigentlich, fand ich ja, relativ schnell da, so dass wir schnell wussten, was wollen wir nicht, was können wir nicht leisten. Aber so Name, also wirklich dieses Bilden der Identität, das war schon Und das ist halt Meilenstein. Ich denke, uns war allen wichtig, dass es nicht irgendwie betulich klingt. Ja. Und nicht so von oben herab, und gleichzeitig was man selber irgendwie klicken würde, weil es reizvoll ist, aber halt auch eine Aussage macht über den Inhalt. Das war total schwierig. Was waren denn so Ideen, die ihr verworfen habt? Wisst ihr das? Ich weiß tatsächlich nicht. Alles wäre jetzt echt total. Also ich weiß noch, das ging alles so in die Richtung, dass wir sagen wollten, wir wollen uns nicht thematisch so arg festlegen. Ja. Das soll irgendwie also wirklich so sein. Es soll offen bleiben. Das heißt, oh Gott, ich glaube, wir hatten damals irgendwie so als, nur als Brainstorming, nicht was wir tatsächlich machen wollten, so Bylines wie von Von Herz. Nein, sowas wie von Baumarkt bis Politik oder sowas. Ach so, ich weiß nicht, das waren irgendwie solche. Das war so ein Spaßprodukt. Wir wollten einfach so sozusagen damit für uns irgendwie im Namensfindungsprozess festlegen oder uns klar machen, dass es uns halt darum geht, irgendwie darunter alles Mögliche fassen zu können. Weil halt wir uns von vornherein nicht festlegen wollen, ob man irgendwie über Kleingarten schreibt oder über Rape Culture. Also so. Weil alles irgendwie, wir hatten immer gesagt, ja, wir wollen sozusagen so einen feministischen Default haben, wie wir auf die Sachen blicken. Also dann halt eben feministisch auf Kleingartenverein gucken, egal. Ja, genau. Ja, und manchmal halt auch nicht. Also das muss man auch explizit sagen. Es war ja nie der Zwang da, dass jetzt alles mit Feminismus angeguckt werden muss. Sondern andererseits, wir sind ja alle feministisch geprägt. Ja, also du hast das ja das trotzdem, schwingt das ja immer mit, ne? Deswegen. Das war das Kalkül, glaube ich, dass wir gesagt haben, wir teilen ein bestimmtes Wertesystem und dieses Wertesystem wird sich ausdrücken in den Posts, die wir schreiben. Ja, aber genau. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt rangehe an Posten und sage, so, jetzt schreibe ich mal die große feministische Abhandlung über oder ob ich einfach sage, ich bespreche Thema, keine Ahnung, ich bespreche den neuen Star-Wars-Film. Und diese Besprechung wird einfach anders sein als eine Besprechung auf Spiegel Online oder anderen Portalen. Einfach, weil ich bin oder diese Seite anders funktioniert. Und das ist eben auch gut so. Ja, das stimmt. Aber das haben wir, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt. Aber Mist, ich werde vielleicht echt nochmal recherchieren, ob wir rauskriegen, was für Namensvorschläge da waren. Das interessiert mich gerade selber. Ich weiß noch, dass es so eine gemischt Warnhandlungsecke ging. Total. Also so, ja, wir haben, alles ging so in die Richtung Schlachteplatte, nee, ich weiß nicht mehr. ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall noch länger diskutiert haben, ob wir jetzt Feminismus irgendwie im Titel unterbringen oder nicht. Ja. Aber uns dann dagegen entschieden haben, eben weil wir dann gesagt haben, das ist jetzt nicht so der Fokus per se, sondern das ist einfach immer da im Hintergrund so. Ja. Also mal mehr, mal weniger. Und aber was lustig ist, ist ja tatsächlich, dass es immer noch Leute gibt, die dann, die uns schon ganz lange lesen und dann wirklich sehr viel später erst checken, wofür der Name, also Kleiner 3 steht. Dass es eben die Bezeichnung für dieses Internetherz ist. Und wenn wir haben ja auch diesen Spruch, we put the nerd in Kleiner 3 auf der Seite noch, dass dann Menschen wirklich merken so, oh mein Gott, das ist ja wirklich ein Nerd in dem Wort drin. So, das ist so schön, wenn du manchmal so, wenn du diese Aha-Momente so mitkriegst von einigen Leuten, die uns eigentlich echt schon länger verfolgen. Also der Name ist nicht so eindeutig, aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, muss ich gestehen. Also es, das ging mir ganz genauso. Ich wusste auch nicht, ich kannte auch diese Bezeichnung Kleiner 3 nicht. Und als es dann so, klick, klick, klick, klick. Ich glaube, was uns auch noch an dem Namen gefiel, war, dass es halt diese Verbindung zu der Internetkultur, in der wir zu Hause sind, herstellt. Ja, das stimmt. Also von den Memes und den Emojis und den Smileys und einfach generell den sozialen Netzwerken, wo eben dieses Herz benutzt wird, und dass wir uns alle darüber kennen, dass wir uns darüber zusammengefunden haben und dass das sozusagen, das sind unsere Wurzeln, da haben wir unseren Feminismus entdeckt, also sozusagen alles. Und das tatsächlich, wenn man auch sagen kann, klar, so ein Herz, das ist immer ironiefrei, auch emotional, das ist, das kann man auch kitschig finden, aber das ist ein ganz tolles Symbol dafür, finde ich. Also. Ja, haben wir gut gemacht, ne? Prost. Also finde ich schon. Ja, also das, ihr dürft jetzt nicht glauben, dass wir hier nicht die ganze Zeit uns selber loben. Also das, Einmal muss das auch sein. Ich wollte gerade sagen, das muss jetzt halt auch mal sein. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Also ich finde das schon erstaunlich, weil wie gesagt, es hat ja echt lange gedauert, bis wir da hingekommen sind und da war ja auch noch viel mehr dabei in dieser Planungsphase. Also ehrlich gesagt, hattest du den Namen doch schon eine ganze Weile. Ich erinnere mich nur, dass du dann immer sagst, ehrlich gesagt, ich habe da einen Namen. Nee, das war, dann, da muss ich jetzt mal einen Shoutout an Philipp geben, meinen besten Freund, der hatte nämlich damals eine, ich weiß nicht mehr welche, Kleiner 3 Adresse. Der gehört zu den Menschen, die einfach mal so Domains sich sichern. Gibt es. Genau. Und er hatte eine mit Kleiner 3, nicht ganz genau so, aber also da war auf jeden Fall das mit Kleiner 3 drin und dann, also weil er dann geguckt hatte, welche Domains er schon noch gesichert hatte und einfach da dachte, vielleicht ist da irgendwas dabei. Und dann dachte ich so, eigentlich in die Richtung kann das gehen. Dann habe ich das vorgeschlagen, wir sind dann halt Ah nee, ich glaube, er hat kleiner als drei, hatte er gesichert. Genau, und dann habe ich das vorgeschlagen, dann sind wir aber im Gespräch drauf gekommen, dass kleiner drei irgendwie griffiger wäre. Und dann ging es eigentlich relativ fix. Und dann gab es nur noch kleiner3.org. Dazu muss man aber genau sagen, dass Philipp auch die URL Herbstdarm gesichert hat, wie er mir mitgeteilt ja, hat. Ja, das ist wichtig. Um dort das Innere einer Smarties-Schachtel abzubilden, wie er auch mir mitgeteilt hat. Ja, genau. Ja, aber insofern hat er uns da auch bei der Namensfindung dann geholfen. Und als das dann klar war, haben wir dann das ganze Design noch weiterentwickelt. Und da muss ich jetzt den Shoutout an Chrisse geben, die uns das ja mitgebastelt hat und da ganz toll uns geholfen hat und mit der ich ja dann wirklich auch vor 3 Jahren noch die Nacht durchgemacht habe mit ihr und Jon, der auch mit programmiert hat an der Seite, um dann halt auch wie geplant am 14. live zu gehen. Da haben alle anderen irgendwie Golden Globes geguckt und wir saßen bei ihr in der Küche und haben irgendwie bis 4 Uhr früh. Ich habe ganz sicher keine Golden Globes geguckt. Ja. Ich habe geschlafen, weil ich Arbeitnehmerin bin. Natürlich. Ja, aber das war echt nochmal eine intensive Nacht. Also da haben wir wirklich nochmal bis kurz vor Schluss, wie das sich so gehört, so stimmt, das war sehr die Deadline. Sehr klassisch. Ich meine, es wäre ja egal gewesen, wenn wir gesagt hätten, wir starten halt später, aber wir hatten uns halt dieses Datum so gesetzt und das ist ja, hilft ja dann auch, dann, wenn man sich so eine Deadline setzt, dann so ein bisschen da nochmal den Druck zu machen. Und dann konnten wir tatsächlich pünktlich starten und wir haben ja vorher keine Ankündigung gehabt, das heißt, wir waren einfach bam, dann so da und das war schon toll, dann auch mitzukriegen, wie viele Leute da auch sehr schnell drauf reagiert haben und obwohl wir hatten dann ja einen Artikel von MAP als ersten Beitrag, aber in dem Sinne, obwohl wir dann noch nicht so viel zu zeigen hatten, doch schon ganz viele uns signalisiert haben, hey, es ist total geil, was ihr macht und es ist schön, dass ihr da seid und das hat ja in dem Sinne noch nicht aufgehört. Das ist das Tolle. Mit wie vielen habt ihr damals angefangen? Wie viel wart ihr da? Wie viele Leute? Mhm. Ich glaube 8 oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, irgendwie so. Also es war immer so in dem Dreh, irgendwas okay. Zwischen 8 und 10. Ja, und manche sind dann halt wieder, konnten dann doch nicht mehr mitmachen und andere sind dann dazugekommen. Also das, aber so aber jetzt. Aber es waren eigentlich auch schon, also so relativ viele von Anfang an dabei, die ja auch immer noch dabei sind. Das also stimmt, so das Kernteam. So bei 2, 3 Leuten, die haben dann festgestellt, sie hatten doch nicht, doch keine Zeit. Genau, genau. Aber oder doch nicht genug Zeit dafür oder so. Und wir haben oder ja doch jetzt keine Lust. Wir haben ja jetzt auch im Laufe der Zeit nochmal geguckt, wie wir das anpassen, an was können wir tatsächlich dann umsetzen von dem, was wir uns mal vorgenommen hatten. Also am Anfang hatten wir ja gesagt, wir machen wirklich auch 5 Beiträge in der Woche. Oh, echt? Ja. Das war, kann man sagen, Learning Nummer 1. 5 Beiträge die Woche war ist absolut, schön viel. Absolut illusorisch. Mhm. Und der 3 schon stramm. Ja, aber ja, aber nein, wir wollten eigentlich jeden Tag einen Beitrag bringen und dachten auch so, ja klar, irgendwie toll, so mit Redaktionsplan und allem und das ist ganz schnell, ja, sind wir dann irgendwie auf 4. Ich weiß nicht, wir haben es, glaube ich, länger durchgehalten, als ich dachte, ich aber irgendwann mussten wir so uns genau eingestehen, das ist nicht mehr das ist nicht realistisch. Nee, also, ich glaube, es war einfach ein Reifeprozess. Ne? Wir haben gemerkt, was wir eigentlich wollen und wer wir eigentlich sind und ich weiß noch, am Anfang gab es einen Gedanken so, ja, dann lass uns doch nur mal ein Bild posten oder nur mal ein GIF oder so, aber das hat uns alle nicht zufriedengestellt, sondern es war schon klar, es muss nicht ein Textblock sein, aber wie dieser Podcast beweist. Aber wir wollen mehr Substanz einbieten können und um das liefern zu können, brauchen wir einfach mehr Zeit und mehr Vorbereitung. Und ich persönlich finde, das ist die größte Leistung des Projekts, dass wir es einfach durchgezogen haben. Es gibt so viele Projekte, die an den Start gehen und die nach einem halben Jahr aufhören oder denen die Puste ausgeht. Mhm. Weil genau das der schwierige Sprung ist. Von der guten Idee zum Umsetzen und zum Dranbleiben und zum Nicht-Wegschieben. Das ist die härteste Aufgabe also, und die härteste Challenge. Oh, und ja. Es ist halt, und es ist eben als Team und es ist auch was anderes, als eben das lustige Foto zu posten oder irgendwie das Outfit zusammenzustellen und zu zeigen, so ohne das kleinreden selbst zu wollen. Selbst das ist schon viel Arbeit. Ja, da kommen ja auch Reaktionen und so auf Dinge, die man dann eben, wenn man vielleicht mal was postet, was vielleicht ein bisschen kontroverser ist oder so, dann musst du dich auch noch mit den Reaktionen auseinandersetzen. Also da schwingt auch, ja viel ja mit. Das ja, ist so. Ich glaube, das habe ich auch mir am Anfang gar nicht so vorgestellt, wie viel Zeit nicht durch, also nicht mal durch das Artikelschreiben drauf geht, sondern durch das Organisieren. Das Administrative. Das Administrative, also von Kommentare freischalten über mit dem Redaktionsteam kommunizieren. Dann machen wir nun auch, haben wir von Anfang an ja auch Gastbeiträge gemacht, beziehungsweise ist dann irgendwann mehr geworden, weil die Leute uns irgendwie besser kennengelernt haben, aber das ist auch halt zum ersten Mal dann auch ein anonymer Gastbeitrag entstand und Leute gesehen haben, man kann hier auch eventuell Sachen veröffentlichen, die man irgendwie, ja, mal eine eigene Geschichte erzählen, die man nicht unter eigenem Namen erzählen will oder so. Ja, und dann das ist wirklich, da habe ich manchmal gedacht, oh mein Gott, ich glaube, die Leute haben wirklich keine Vorstellung davon, außer die selber Gruppenblogs machen, I don't know, wie viel Aufwand das ist, mit zu kommunizieren, zu redigieren, zu timen, wer irgendwie sich darum kümmert, dass es veröffentlicht wird, dass es auf Social Media verteilt wird, diese Kanäle zu pflegen, und das halt alles, wenn alle Jobs haben und Studium und politisches Engagement und was weiß ich noch. Das ist ja ein wichtiger Aspekt. Niemand von uns macht das Fulltime. Niemand von uns macht nur kleiner drei. Und das ist einfach was vielleicht manche da draußen nicht realisieren. Manchmal träume ich davon, wie es wäre, wenn man einen Tag in der Woche einfach nur für kleiner drei hätte und dann könnte man, weil es doch schon immer so dieses, wenn du dann dieses Ding hast, und siehst, was man noch alles machen könnte und wo man was verbessern könnte und wo man irgendwie weiß, oh, das würde, glaube ich, die Leute, die uns lesen, interessieren und ich weiß nicht. Und ja, aber ja, wir haben uns ja dann auch immer dagegen entschieden, noch zu versuchen, in irgendeiner Weise da mehr Geld mitzumachen oder so. Also ja, es macht ja auch den Charme des Projekts ganz oft aus, dass wir das, was wir erleben, in den anderen Sphären, in denen wir uns bewegen, auch reintragen können, das Projekt. Seien es die Erfahrungen, die wir haben. Professionell ist es ja. Nein, ich meine professionell im Sinne von Lohnarbeit. Ja, ich glaube, das würde auch eine andere Dynamik reinbringen. Und ich finde, ich muss da nochmal echt eine Lanze brechen für uns. Die Qualität des Blogs zeigt sich auch daran, dass es genau dieser administrative Teil so geräuschlos abläuft. Also wenn es in Gruppenprojekten richtig hakt, dann wird es oft schnell publik oder kommt an die Öffentlichkeit. Und das ist jetzt an die Tic-Tac-Toe-Konferenz. Wenn wir Freunde wären, würdest du sowas nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Ich kenne sie komplett auswendig. Ja, ich werde sie in einem weiteren Podcast rezitieren. Juliane als Ricky. War das Ricky? Nein, das war Ricky, stimmt. Jesse war, du kannst echt gut lügen. Boah. Großartig. Okay, ja, auf den Podcast freue ich mich. Ich jetzt auch, Ich in verteilten Rollen, sprich die Tic-Tac-Toe-Konferenz. Ja. Ich wollte es hören. Ja, ich auch. Nee, aber das ist wirklich eine Qualität des Projekts, dass wir bei allem Stress, den wir haben in unserem Alltag und bei allen Herausforderungen, die das ist, sich ehrenamtlich zu engagieren für dieses Blog, es hinkriegen, ihn geräuschlos einfach auf die Straße zu bringen, ja. Und ich finde das toll. Also das ist mir wichtig und ich glaube, es ist dem Publikum wichtig, ohne dass es das realisiert, was für eine Aufgabe das ist manchmal. Ja, ich glaube, da hat es auch sehr geholfen, dass wir dann irgendwie zweimal im Jahr Pause machen. Also halt einmal Weihnachten, jetzt nicht so lange, aber dann halt die Sommerpause. Das, ich weiß noch, dass wir regelmäßig vor den Sommerpausen echt ziemlich nur noch irgendwie mühsam irgendwie alles zusammengekratzt haben, was noch da war. Wie auf den Block geschmissen. Ich hatte noch einen 5 Jahre alten Beitrag. gut abgehangen. So ein bisschen aus dem letzten Loch gepfiffen, weil ja doch auch nicht alle sich permanent so viel einbringen können, weil mal irgendwie Klausurphasen sind oder Stress auf der Arbeit oder irgendwie. Ja, oder dann bist du doch krank und kannst nicht wie verabredet schreiben und der eine Gastbeitrag lässt sich dann doch nicht so schnell redigieren, wie du dachtest am Anfang. Also das ist schon nochmal ein Unterschied, ja. Aber ich war echt beeindruckt, wie professionell tatsächlich wir das so machen und gemacht haben. Also auch, als ich so reingekommen bin ins Team und so, ich habe tatsächlich echt. Wann auch, genau bist du nochmal dazugekommen? Ich habe gerade eben mal schnell noch im Internet geschaut. Im April 2014 kam der erste Beitrag von mir und das war ja, glaube ich, damals so ein, wie so ein Testbeitrag, um auch mal zu schauen. Genau, das war noch als Gastbeitrag. Genau, ja, so von wegen, ja, wie fühlt sich das an für mich und für euch und so. Da hat jetzt so, wir haben erst mal geguckt, ob die Annika das auch leisten kann. Kann sie das überhaupt? Genau. Nee, aber, was ist denn das überhaupt? Und ich habe ja halt, das ist ja auch nicht mein erstes ehrenamtliches Projekt, von uns allen ja nicht und so, und ich war schon sehr beeindruckt, dieses eben wöchentliche Calls und auch mit Protokoll und so, das kannte ich noch nicht mal aus meiner Arbeit. Das finde ich total lustig. Ich meine, ich habe als Online-Redaktion gearbeitet und ich sage jetzt nicht wo und ich habe so ein professionelles Niveau nie erlebt. Genau. Krass. Ja, ja. Und das ist halt, wenn man online auch mal ranlässt, also ja, so kann ich dazu noch sagen. Nee, also wirklich Hut ab. Also da war, habe ich eben auch wirklich viel jetzt gelernt, so was ich für meine eigenen Projekte jetzt oder bei Race Girls Summer of Code und so auch ähnlich dann gemacht habe. Ich so, oh, das machen wir bei Kleiner 3 auch. Ja, geil, aber das ist total super. Total, ne? Toll. Also, ja. Bevor du kamst, haben wir Brieftauben verschickt. Dann. jetzt kommt es raus. Das war so damals. Nee, aber auch genau, als E-Mail-Attachment. Nein. wir haben kurzfristig den Bau einer Rohrpostanlage wieder abgebrochen. Mhm. Oh, Rohrpost ist wild. Ja, aber da, ich mochte die immer bei Haro Spencer. Oh ja, die Stadt Berlin hat keine Baugenehmigung gegeben. Es gab auch einen kleinen Unfall. Wir reden nicht mehr drüber. Don't mention Rohr. Taube in Rohrpost. Wie hast du das erraten? R.I.P. Oh. Aber das finde ich schon geil. Also, oder das ist das, was wir auch oft als Feedback kriegen von Leuten, die Gastbeiträge einreichen oder eben auch jetzt unsere KolumnistInnen, unsere tollen, übrigens lieben Gruß, so, dass wir auch immer wieder das Feedback kriegen, wie sorgfältig wir damit umgehen, also trotz all des Stresses und wirklich der Arbeit, die es ja einfach mal bedeutet, um das ordentlich zu machen. Und da ist ja immer noch nicht gesichert, dass wir alles im Blick haben. Manchmal rutscht uns ja auch was durch, happens. Aber dass wir schon einfach da, finde ich, einen guten Standard hinlegen können. Also das macht mich auch echt mal wieder sehr stolz, wenn ich an das Projekt denke. Und das ist echt so eine richtig geile Teamleistung, muss ich jetzt mal so sagen. Muss ich jetzt uns wieder doch auf die Schulter klopfen. I'm sorry, not sorry. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das, das hatte ich nochmal gemerkt, als die Katrin Gottschalk von Missy bei uns ja ihren Text gepostet hatte, wie es hinter den Kulissen von Missy aussieht, weil ich ihr auch gesagt hatte, es ging ja damals um diese Crowdfunding-Aktion, so hier, schreibt doch einfach mal auf, wie das so ist, was die Leute sonst eben nicht sehen, was ihr so alles macht. Und ich glaube, das ist halt bei vielen Projekten, also Missy ist es nicht ehrenamtlich, aber da ist schon auch ganz viel Herzblut einfach mit drin. Also bei vielen Projekten, die eben auf Herzblut auch in erster Linie basieren, so dass oft so eine Anspruchshaltung da ist von Leuten, die aber eigentlich gar nicht verstehen, was so alles da drin steckt, was alles damit dranhängt und wie viel Arbeit das ist und wie anstrengend das auch sein kann. Und ich finde das schon auch gut und wichtig, das mit sichtbar zu machen. Also ich habe ja eh nochmal vor, so mal so einen Blogpost dazu zu schreiben, wie wir funktionieren, so wirklich nochmal die einzelnen Schritte durchzugehen, was ja vielleicht nochmal anderen Leuten hilft, dann auch mal so gemeinsam zu machen. So auch so ein bisschen als How-To, genau. Oder best Practices, wie man ja so schön sagt. Ja, zumindest von uns jetzt so auch die Erfahrungswerte, wie wir es hatten, ne? So ja, ich meine, wie gesagt, wir haben absurd. Wir haben genug Sachen auch irgendwie verworfen oder eben festgestellt, dass es irgendwie, ja, auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe die alle verdrängt. Die Sachen, die irgendwie, nicht so schlecht. Die Sachen, die nicht cool laufen. Ich meine, ja, ich glaube, jeder hat, denke ich mal, so Phasen, also ich hatte auf jeden Fall so Phasen, wo ich irgendwie dachte, oh, ich kann jetzt nicht schon wieder Dienstagabend dran geben für den Hangout und nicht, weil ich was vorhab, sondern weil ich meine Ruhe haben will oder so. Das hat ja sicher auch mal irgendwie jeder gehabt und ich meine, klar, man kann ja auch immer absagen und nicht zu unserem Redaktionshangout kommen, aber ja, man fühlt sich ja andererseits auch verpflichtet und dann überlegt man immer, I don't know, ich weiß nicht, das finde ich ist halt so ein Ding bei ehrenamtlichen Sachen, dass du einerseits voll dahinter stehst und das Projekt toll findest, aber andererseits irgendwann nicht mehr kannst und dann überlegst du dir, auf wessen Schultern landet es dann, wenn ich es nicht mache? Das finde ich etwas ganz, ganz Schwieriges. Ja, also dieses ich kann nicht mehr, aber dann dann haben die anderen es doppelt und dreifach und dann passiert entweder nichts und dann passiert das, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich dass größere Lücken entstehen und wir es einreißen lassen und das kann ganz schnell irgendwie ja das Ganze ins Trudeln bringen irgendwie oder es haben halt ein paar andere sau viel. Ja, und dann halt auch zu akzeptieren, dass es eben Leute halt gibt, die unterschiedlich viel einbringen können, logisch. Und dass es halt einfach so ist. Ja. Dass einige oft in verschiedenen Phasen mal mehr machen und mal weniger und keine Ahnung. Ich glaube, das war für mich so das wichtigste Learning, so dieses erstmal zu verstehen, also dieser Unterschied, wenn wir in der Gruppe kommunizieren und Dinge besprechen versus wie ich nochmal mit einzelnen Leuten aus dem Team interagiere und wie sozusagen sich die Arbeitsweise dann nochmal unterscheiden kann, also auch zu verstehen, wie individuell Menschen in so einem großen Team natürlich dann auch nochmal arbeiten. Und teilweise da auch ein bisschen loszulassen mit meinem Perfektionsanspruch. aber das glaube ich, war für mich so das Wichtigste dabei oder die größte Erkenntnis. Ich glaube, eine große Herausforderung besteht darin, zu realisieren, dass wir am Ende des Tages wir alle kleiner drei sind, aber zum Teil sehr unterschiedliche Aspekte drinstecken oder sehr unterschiedliche Arbeitsmengen drinstecken. Im besten Fall variiert das. Also im besten Fall können wir uns einfach abwechseln. Jemand sagt, du, ich habe jetzt irgendwie 2 Monate echt Dampf auf der Hütte. Ich kann gerade nicht mich ums Projekt kümmern. Ja, kein Problem. Ich habe bei mir ist weniger los. So ist es auch. 90% der Zeit habe ich das Gefühl, dass ich das wirklich in die Hand gibt. Aber manchmal gibt es einfach Phasen, wo jemand länger vielleicht ausfällt und da denkt man schon so, also geht es mir manchmal. Vor Weihnachten, wo auch wieder alle eher auf dem Zahnfleisch gehen, wenn man das Gefühl hat, so hoffentlich kriegen wir jetzt noch bis wir in die Pause gehen, noch mal ein bisschen was hin. Ja, es ist echt eine Sache von Vertrauen. Also für mich dauerte das lange, dieses Vertrauen aufzubauen. Okay, ich kann jetzt ganz viel reinbuttern, weil ich weiß, wenn ich nicht mehr kann, dann fängt mich dieses Team halt auch auf. Und dieses Vertrauen muss ich aber eben erst aufbauen, über eine gewisse Zeit. Zumal, weil ich auch glaube, dass ich meine, Leute arbeiten auch unterschiedlich, wenn es um Lohnarbeit geht oder ihren Daily Job. Aber bei etwas, was du in deiner Freizeit quasi machst, kann man natürlich einen ganz anderen Anspruch oder eine ganz andere Vorstellung davon haben. Die eine ist es wirklich so, das ist mein ehrenamtliches Projekt, wo ich auch irgendwie eine politische Absicht mitverfolge vielleicht. Also, das ist jetzt nicht alles für uns, aber so ganz generell für andere ist es irgendwie halt einfach die geheime kleiner 3-Agenda. Jetzt kommt's raus. Das ja eh. Das sowieso wieder stimmt. Aber ja, oder es kann halt auch einfach nur Hobby sein oder irgendwie Ausgleich. Ich gebe zu, ich habe das Projekt auch angefangen zu einem Zeitpunkt, wo ich jobmäßig super frustriert und unausgelastet war, gerade was so das Kreative angeht. Und jetzt ist es natürlich, dass ich so lange dabei bin und jetzt hat sich mein ganzes Jobumfeld geändert und das ist sozusagen anders, aber natürlich ist deswegen jetzt das Projekt mir nicht mehr wichtig. Aber ich weiß noch genau, dass es damals schon auch so ein Ventil war, weil ich halt in meinem Job irgendwie überhaupt nicht mit den Themen mich eigentlich beschäftigen konnte, mit denen ich mich beschäftigen will und auch nichts schreiben und ach, naja, gut, ich muss hier jetzt nicht so viel irgendwie Luzis Psychostunde machen, aber ja, es kann halt einfach ganz unterschiedliche Herangehensweisen an sowas geben und die muss man dann denke ich, auch in so einem ehrenamtlichen Projekt irgendwie, ehrenamtlich klingt immer so, als würde man Kröten über die Straße tragen. Ja, wir tragen feministische Kröten. Ja. Da gibt es so ein Quiz, wie feministisch bist du? Wie viel Kröte steckt wirklich in dir? Naja, aber ich finde, das Trösten ist ja am Ende der all dieser Überlegungen steht ja immer, okay, wir wollen pro Woche 3 Artikel liefern. Punkt. Das ist einfach der kleinste gemeinsame Nenner und da müssen einfach alle dran mitwirken, so. Das ist die große Aufgabe, es ist halt auch der große Trost. Es gibt kein Rausreden, gibt kein Flüchten, so. Und es funktioniert, oder? Also ich meine, auch wenn irgendwie nachts um 2 kommt, hier ist mein Beitrag, kann vielleicht noch jemand draufschauen und ich immer mal denke, ha, lustig. Meistens gibt's dann tatsächlich jemand, der oder die dann nochmal draufschauen kann oder morgen oder kann er irgendwie löst sich's dann doch, also so wie du meintest, ne, irgendwer fängt's dann auf. Ja. So, meistens. Oder es geht dann schon. Selbst wenn es eben genau, wenn es immer mal, wenn es vielleicht auch mal irgendwie nicht funktioniert und so, aber ich bin tatsächlich immer ziemlich erfreut auch zu sehen, ja, das funktioniert auch. Auch wenn ich eben dann selber, also ich hatte selber halt auch damit Probleme zu sagen, das kann ich jetzt vielleicht nicht oder so, keine Ahnung, weil ich auch das Gefühl hatte, wer macht's denn dann? Mhm. So und so, das, und wenn ich jetzt aber sage, okay, oh, ich würde es voll gern machen und so, aber eigentlich bin ich super krass schon gestresst und keine Ahnung, und dann zu sehen, oh, da ist zum Glück dann tatsächlich noch, was weiß ich, jemand anderes eingesprungen oder so, und dann kann ich es dann wiederum nochmal machen, wenn ich mal nachts nicht schlafen kann oder so, aber keine Ahnung, so, das fand ich sehr schön zu sehen, dass es irgendwie im Notfall, oder Notfall in Anführungsstrichen, irgendwie kriegen wir es dann doch immer geschaukelt. Ja, es ist immer sehr so die Zielgerade so darüber hecheln, ja. In vielen Fällen, ja. Also ich bin immer sehr stolz, wenn wir es dann doch mal hinkriegen, weil sie nicht wirklich so richtig im Voraus zu planen, und dann stimmt der Plan sogar noch, irgendwie einen Tag später. Also. So, das ist geil. Schafft man nicht immer, aber also, das ist halt auch so, was ich vorhin meinte, das ist auch so ein Learning, wo ich gemerkt habe, so, okay, ich muss da einfach mehr loslassen, weil das ist halt so, wir schaffen, was wir schaffen können, was wir nicht schaffen, muss okay sein, so. Ja, ich finde auch, dass es ganz gut war, ist, dass wir von Anfang an nicht so versucht haben, so tagesaktuell zu sein, auch wenn ich es manchmal schade, also manchmal hat man halt wirklich dieses Gefühl, oh, irgendwie dazu müsste man sich doch äußern, ja. Aber da, also ich weiß nicht, ob das, steht das eigentlich irgendwo, haben wir irgendwie da so Mission Statement, aber ich meine, es ist ja auch Quatsch zu sagen, erwarten Sie hier nicht. Mission Statement vom Baumarkt bis Brötwanderung. Aber keine tagesaktuell. Nein, ich meine, klar, wir haben schon auch natürlich aktuelle Sachen kommentiert und ich meine, es war ja auch so, dass das Blog natürlich sehr schnell bekannt geworden ist, weil zufällig irgendwie in seiner zweiten, in der zweiten Woche Blog. Ich bin verwirrt. oh Gott. Ja, 2016 und ich weiß es immer noch nicht. Eben Aufschrei ja passiert ist und losgetreten wurde und dann natürlich auch, weil ein Aufhänger dafür oder ja eben ein Blogpost war bei uns, der von Maike. Dessen Name ich immer wusste, nur normal jetzt nicht. Normal ist das nicht. Normal ist das nicht, genau. Auch einer unserer meist, also sehr viel gelesenen. Und dadurch natürlich das Blog sehr schnell auch viel Bekanntheit bekommen hat, gleich ganz am Anfang. Sehr schnell groß werden. Das war also echt krass. Also wirklich, ja, halt, wir waren ja nicht mal zwei Wochen alt, als es passiert. Das war dann auch ganz schnell so dieses, also so diese Blog-Ausnahmesituation, die man irgendwie nur hat, wenn entweder mal ein Beitrag total super. Die Redaktion durchsucht wird oder so. Ja, oder wenn halt mal ein Beitrag total super einschlägt und irgendwie, oder halt eher nicht und irgendwie total kritisiert wird. Das sind so diese zwei Ausnahmesituationen. Und das war dann halt gleich am Anfang, wo man so dachte, hey, wir wollten doch hier diesen fluffigen Blog machen und jetzt ist gleich so Shitstorm und Kommentarflut und ja, überleg mal, ich meine, damals hatten wir die Kommentare noch nicht also zum Freischalten. Die noch nicht moderiert? Nee. Wir hatten am Anfang uns gesagt, nein, wir sind wir schmeißen natürlich noch Idealisten. Wir glauben an das Internet. Naja, also ich sag mal so, ich glaube, wenn wir da schon die Chance gehabt hätten. Also wir hatten ja schon da die Chance und die Möglichkeit, einfach unsere Community erstmal aufzubauen. Und das zu stärken, war ja erstmal nicht der falsche Grundgedanke. Aber dadurch, dass wir eben dann plötzlich so eine Reichweite hatten, war das ja nicht mehr realistisch. Also da mussten wir dann eben auf Vorabmoderation umsteigen. Aber das finde ich ja überhaupt nicht schlimm. Also ich meine, das ist für, mittlerweile für also Blog mit den Themen ist das ist eigentlich wahr. Ich meine, ja. Wir haben mittlerweile so viele. Und ich meine, mittlerweile sind wir an dem Punkt, ich war ja neulich erst bei einem, habe ich ja einen Workshop gegeben beim Bayerischen Rundfunk für die Volos da. Und dann war ich so erfreut zu sehen, dass die positive Beispiele für Webprojekte aufgelistet hatten und da war kleiner 3 dabei. Also cool. Da war ich nicht mal involviert, ja. Und dann stand tatsächlich auch so ein Punkt wie, die Kommentare sind super. Und ich meine, hallo, auf welcher Internet, von welcher Internetseite wird wirklich explizit gesagt, die Kommentare sind gut. Super. Also, das finde ich schon ein gutes Qualitätsmerkmal. Können wir uns das auch auf die Seite schreiben? Testimonial. Testimonial. Ja, aber ich wollte noch einen Satz zu der Tagesaktualität sagen. Ich finde, also ich bin Journalistin und manchmal juckt es mich auch im Finger. Ich denke so, wir müssten doch jetzt. Aber dann denke ich mir gleichzeitig, und das haben wir gerade in den letzten Wochen wieder so hervorragend gesehen, es wird wirklich von allen alles gesagt. Ja. Und zwar sofort, ja. Und da ist es gerade manchmal erholsam. Ja, sieht es aber anders. Don't mention. Mach doch dein Bier einfach wieder zu. She who must not be named. Wolderkelle. Gerade überlegt, ich war nicht schlafe genug. Nee, aber es ist doch wirklich ein großer Schatz in dieser, jetzt gehe ich in den Zeitmodus, dieser bewegten Zeit, einfach ausgeruht, 2 Wochen später zu kommen, zu sagen, so Leute, und das ist die Analyse und so sieht es aus und mit ein bisschen Abstand manchmal auf Dinge zu reagieren. Das ist so erholsam in einer Zeit, wo so viele Menschen mit Schaum vorm Mund unterwegs sind, wo man in diesem News-Cycle nach 24 Stunden schon keinen Bock mehr hat, man sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil man es in allen Kanälen reingedrückt kriegt, auf alle möglichen Arten. Das finde ich ist inzwischen eigentlich eine Qualität von uns geworden, dass wir uns diese Zeit nehmen, selber zu bestimmen, wann wir reagieren und in welcher Form. Es ist auch ein Ausdruck von Selbstbewusstsein. Absolut. Und ich habe auch oder halt auch teilweise gar nicht, weil wir eben halt einfach popkulturelle Themen behandeln. Ja, und es muss auch nicht von allen zu allem was gesagt werden. Nee, genau, den Anspruch hatten wir nie und das muss auch okay sein. Und letztendlich habe ich ja auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege ja auch oft das Feedback so, dass Leute das eben dann auch gerade gut finden, dass wir eben maximal irgendwie 3 Beiträge in der Woche haben, dass sie wirklich schaffbar sagen, ist. Ja. Genau, das ist halt wirklich so, das habe ich im Feedreader und das schaffe ich dann auch wirklich mal zu lesen. Ja. Und nicht, ich schiebe mir das alles bei Instapaper irgendwie rein und das ist dann so die Linkmüllhalde und dann passiert damit nichts mehr. Also das ist schon ein großer Unterschied und das macht mich, also das finde ich auch sehr, sehr, sehr schön, dass wir das hinbekommen haben. Ja, und wir sind halt unabhängig dabei. Wir machen nicht die große Blogverlosung vom feuchten Toilettenpapier. Warum eigentlich nicht? Das ist jetzt die entscheidende Frage. How feminist is this toilet paper? Das einzige Angebot in der Richtung kam nochmal von so einer Urinierhilfe für Frauen. Oh Gott, das ist aber schon lange her. Die sind aber eigentlich sehr praktisch, ne? Ja. Dann verrate das nicht. So. Könnte noch bezahlt werden dafür, dass du das sagst öffentlich. Oh, stimmt. Ich erinnere mich an den Urinierhilfe-Inzident nicht. Nella, die Urinierhilfe. Ich habe keine Ahnung. I don't know. Step up your game, guys. Susan Stanke war das Testimonial. Okay. Oder war das ein Diva-Cup? War Susan Stanke nicht mit Darm? Für Darmspiegelung? Vorher war Urinella die Urinierhilfe. Wow. Naja, in jedem Fall haben wir uns Juliane ist wieder für die wichtigen Facts zuständig. Ja, haben wir uns gegen Sponsored Content entschieden, ja klar. Nein, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es halt einen Unterschied macht. Also wir haben schon darüber gesprochen, es ist ein ehrenamtliches Projekt, aber das ist eben auch der Luxus, den wir haben. Wir können es aussuchen, wo wir schreiben. Wir könnten in Urinierhilfen schwimmen. Oh nein, all the pictures in my mind. Das ist ja jetzt schon der Satz des Abends hier. Oh, wie weit hätten wir es bringen können? Ja. Oh, naja. Nee, aber nein, wir mussten ja unkommerziell bleiben. Ich finde es auch geil, dass sie uns das angeboten haben. Also, of all things. Ich hätte ja auch irgendwie... Wieso? Das ist dann, oder? Urinierhilfe sagt Festival, Unabhängigkeit, Freiheit. Oder daran, ich muss Old nur dran, Age. Nein, ich muss da nur dran denken, weil die auf der Fusion immer irgendwie zwischen verteilt reden werden. Von derselben Urinierhilfe gerade. Jetzt ist es die Zeit, es zuzugeben. Ich bin einfach 85 Jahre alt. Man sieht das nicht, wenn man das hört. Aber wir wissen es, Julia. War noch nie auf einem Festival. She's a golden girl. Habe nicht vorhin zu gehen. Thank you for being a friend. Yeah. Bringt den Käsekuchen. Ja. Yeah. Ja. Okay, jetzt den Bogen von Urinier. Das ist schwer, wieder da wegzukommen, ne? Ich hänge auch gerade. Was würdet ihr gerne noch anders oder besser machen? Gute Frage. Ihr habt drei Wünsche frei. Oder wir können auch sagen, was wir im Rückblick anders machen. Oder wir können wieder über Urinierhilfen sprechen. Ich wähle Tor 3. Nee, also ich glaube, was ich wirklich anders machen würde, aber das, oder was ich gerne anders hätte. Ich sag nicht, du würdest andere Leute auswählen. Nein, never. Das wäre jetzt auch der große, der beste Moment. Ja, genau. Also da muss ich wirklich sagen, ich habe heute keine Rose für euch. Also jetzt doch TikTok-Konferenz. Nee, also da muss ich wirklich jetzt mal sagen, ich bin sehr, sehr froh, also dass wirklich mein Bauchgefühl in eigentlich ja fast allen Fällen immer gestimmt hat und dass wir auch als Team so gut funktionieren, das macht mich sehr, sehr glücklich und dass ich auch wirklich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht eben, wir sind hier kollegial unterwegs, sondern wir sind halt einfach auch befreundet und das funktioniert trotzdem. Das ist mir sehr, sehr wichtig und das macht großen Spaß. So, das war jetzt mal der Pathos-Moment. von daher fände ich es aber schön, wenn es irgendwie tatsächlich möglich wäre und das ist ja immer noch die große Frage, das alles irgendwie nachhaltiger hinzukriegen, also irgendwie noch Modelle zu finden, wie man vielleicht dann doch weniger Aufwand hat oder das besser verteilen kann oder was auch immer. Das ist jetzt natürlich die große Utopie so, aber das wäre, glaube ich, das, was ich mir am meisten wünschen würde für das Projekt, einfach damit es noch länger laufen kann. So, und damit wir auch auf diesem Level bleiben können. Also ich würde mir wünschen, noch mehr Stimmen von mehr Leuten und einfach auch mehr Posts von Leuten, die seltener schreiben können, die seltener Gelegenheit dazu haben oder sich berufen fühlen oder mutig genug sind, Dinge zu Papier zu bringen, digital zu Papier zu bringen. Das ist das, was mir wichtig ist, weil die Vielfalt die Qualität des Blogs ist. Absolut. Die Vielfalt der Perspektiven. Und damit meine ich vor allem erstmal das Kernteam. Also ich mag das einfach, wenn alle viele Ideen haben und viel umsetzen können, viel schreiben können. Das fände ich total cool, wenn wir das hinkriegen. Das ist ein bisschen ausgeglichen ist, aber auch mit den Gastbeiträgen bin ich immer wieder überrascht, was für tolle Sachen wir haben. Und die Kolumnisten sind großartig. Das ist echt toll. Ja, das stimmt. Annika? Jetzt du? Ja, jetzt ich. Mein Wunsch ist ganz fluffig. ich träume von mehr Offline-Kontakt, glaube ich. Also ich fände es so schön, wenn wir irgendwie alle in Berlin wohnen würden und wir tatsächlich in einer Stadt oder keine Ahnung, oder dass man es irgendwie schaffen würde, sich öfter mal zu sehen. Genau, so ja, eben Privatflugzeug. So. Kleiner Jet. Ja, okay, der Name der ist schon mal gesagt. Jet der Welt. träume ich, ist absurd, ne? Aber das ist das, was für mich auch so dieses Projekt ausmacht, ist diese, nicht nur das, was wir nach außen tragen, sondern auch wie wir innen drin miteinander umgehen. Eben das, was uns am Herzen liegt, sind halt auch wir und das Team und der Teamgeist. Und deswegen funktioniert das halt auch, also für mich halt auch schon so lang, ne? Irgendwie knapp 2 Jahre, noch nicht ganz, aber das ist das, was mich dabei hält und was ich von Anfang an so unglaublich großartig fand, sind halt eben ihr, also die Menschen alle. Und ich wünsche mir dann immer, dass man noch mehr Pyjama-Partys macht. Ja. Das ist so mein kleines elfjähriges Ich in mir drin. So. Stimmt, was mich daran erinnert. No to self, wir sollten unser kleiner Camp mal wieder planen. Also wir versuchen ja immer wenigstens einmal im Jahr uns so halbwegs alle zu treffen. Wenn es ein Glamping ist, dann gehe ich auf jeden Fall mit. Mal sehen. 85, wir sollten, du kannst mir das nicht zumuten. Wir haben mal auf die Urinierhilfe. Mein Zelt muss eine ganze Urinierhilfe sein. Oh Gott. Okay, Lucy, wie sieht's bei dir aus? Können wir bitte wegkommen von den Urinierhilfen? Vielleicht sollten wir uns das mit dem Sponsored Content nochmal überlegen. Dann könnten wir alle zusammen den Hakan in New York besuchen. So, also was uns am Herzen und an der Blase liegt? Oder was? Ich finde das gut, dass wir jetzt so ein bisschen in die Richtung gehen. Ja. Großer Markt. Großer Markt. 4 Millionen Menschen müssen nachts raus. Oh, Jule, ist gut jetzt. Lucy, dein Wunsch. Gut, ich würde mir für mich selber wünschen, dass ich mehr über ernstere Themen noch schreiben könnte. Aber das finde ich tatsächlich, das ist einfach was sehr viel, an mich zumindest sehr viel Zeit kostet. Einfach so die Kapazität dafür. Ja, also weil ich halt einfach das Gefühl habe, ich habe dann auch den Anspruch, ich meine, man hat nach so und so vielen Jahren irgendwie feministische Blogs lesen und feministische Netzszene verfolgen, hat man natürlich schon auch einiges mitgenommen und ist es klar, man geht da mit einem gewissen Vorwissen an Themen ran und dass ich einfach über bestimmte Sachen nicht mehr so nicht mehr so unwissend schreiben will, klar. Was aber oft dazu führt, dass ich dann gar nicht darüber schreibe, weil ich nicht die Zeit habe, es anständig zu recherchieren. Ja, das geht. Oder mir ein umfassendes Bild zu machen. Und dann ist es halt leichter und schneller und befriedigender, irgendwie über eine Serie zu schreiben, die ich gesehen habe, was ich auch einen total wichtigen Inhalt finde. Und das gehört genauso zu Klein an Reihe. Aber es ist halt einfach, dass ich das für mich feststelle, dass es halt nicht einfach ist, dauernd irgendwie die krassen feministischen Thinkpieces rauszuhauen irgendwie. Also ich kann es jedenfalls nicht. Es ist auch nicht per se schlimm, aber ich fände es manchmal schön, wenn das noch mehr passieren würde, wirklich von mir aus. Mhm. Also ich kann da gar nicht für irgendjemand anders und ich finde auch nicht, dass Kleidere nur daraus bestehen sollte, um Gottes Willen. Aber ja, das ist einfach was, wo ich dann ja, aber auch weiß, das kann ich nicht. Das lässt sich nicht so einfach leisten. Mhm. Und ja. Ich finde das witzig, weil ich wünschte, ein Drittel aller Journalisten über feministische Themen sprechen hätten so eine Anspruchshaltung an sich. Du hast völlig recht, aber das ist, ich bin halt auch keine hauptberufliche Schreiberin sozusagen, Journalistin oder Autorin oder irgendwas. Und Schreiben, ja, ist für mich anstrengend und ja, wenn es fertig ist, dann ist es sehr befriedigend, sonst würde ich es auch nicht machen, aber bis ich da bin, ist es echt immer so ein kleiner Krampf. Ja. Und kleiner Krampf. Oh Gott. Sorry. I'm brainwashed. Und das ist irgendwie, da bin ich dann natürlich auch froh, dass es andere Blogs gibt, die das auch noch tun. Ich glaube auch, es sollte einfach mal verdeutlicht werden. Also, wo ich dann auch denke, ja, irgendwie. Sehr anstrengend auch sein kann. Ja, das ist halt einfach, wenn man da irgendwie auch den Leuten was mitgeben will und nicht nur so, Meinung. Ja, aber ich finde, man kommt da ganz schnell in eine Falle, nämlich dieser Perfektionsanspruch, denn es wird immer Leute geben, die dich anpissen, weil du Detail X nicht berücksichtigt hast oder Detail Y oder ihre Sicht nicht berücksichtigst. Das ist halt Teil des Publizierens. Und das macht auch ein Stück nicht unbedingt schlechter, dass es keine Reibung erzeugt oder sowas. Also ich verstehe das. Es ist vielleicht auch ein generelles Problem mit feministischem oder politischem Schreiben. Also, dass es anstrengend ist oder teilweise schwierig. Das ist teilweise ja sogar, ja, vielleicht manchmal schwierig ist, sozusagen sich so die eine Meinung zu finden, die man dann auf den Punkt, auf den man kommen will, weil man halt einfach verschiedene Seiten sieht und sieht, dass das Ganze ganz schön komplex ist. Und dass es vielleicht generell einfach was ist, wofür man einen langen Atem braucht. Ja, was ja auch nochmal dadurch veranstrengt wird, also je nachdem, worüber du schreibst, aber wenn du zum Beispiel auch als betroffene Person schreibst, das ist ja nochmal anders anstrengend, als wenn du jetzt einfach nur einen analytischen Blick, sag ich mal, auf irgendwas wirfst. Mhm. So. Also das kommt ja dann auch noch mit dazu. Aber was ich ja oder was ja auch ein Grundanliegen von Kleiner 3 war und was, wo ich halt auch finde, dass wir das gut hinkriegen, ist ja genauso dann die Seite, dass wir uns auch bewusst dafür entschieden haben, auch Dinge einfach mal abzufeiern, also wirklich auch wieder die positiven Sachen, die Dinge, die uns Spaß machen, in den Mittelpunkt zu rücken, weil das, glaube ich, auch zu wenig passiert. Also wir wissen alle, sich aufregen, abhaten, das ist so, es gelingt Menschen irgendwie schneller, als einfach mal zu sagen, das war jetzt geil. Und dass wir da eine Plattform haben, wo wir das auch dezidiert machen, finde ich sehr, sehr schön. Und genauso wie wir, also für die es noch nicht gesehen haben, wir haben jetzt unserem Geburtstag einen Post gemacht, wo wir Emoji nachgestellt haben. Es ist jedes Jahr wieder unser Geburtstagspost. Ja. Man freut sich schon drauf. Also wir. Ja. Wir machen das ja tatsächlich. Wir hoffen, ihr habt auch Spaß dran, aber vor allem haben wir Spaß dran. Genau. Weil wir uns immer so freuen zu sehen, was die anderen dann gemacht haben. Ja. Und ich kann es nur empfehlen, irgendwie man muss sich, ob man das als Geschenk macht oder als Blogpost oder ich weiß nicht was, sich irgendwie so ein Thema nehmen und irgendwas irgendwie nachstellen, nachmachen. Es ist so lustig. Ja. Und also dieses, dass wir wirklich auch ganz klar. Entschuldigung, ich bin. Nee, keine Sorge. Ausbruch. Breakaway. Nee, sorry, egal. Also dass wirklich dieses so, dass dieses Quatsch machen einfach auch so Bestandteil unserer Gruppenmentalität ist. Also es ist mir total wichtig. Mhm. Und ich finde es auch total schön, dass wir das so nach außen transportieren können. Also dass uns das eben auch gelingt. Ja. Ja, man kann Feministin sein und nicht todernst. Und Quatsch machen. Das, wow. Also das sowieso, aber ja, wie gesagt, das ist halt einfach nicht der Widerspruch. Du kannst halt irgendwie den einen Tag das ernste Stück über die aktuelle Lage zu Rape Culture schreiben und du kannst am nächsten Tag trotzdem sagen, hier haben wir jetzt mal großartigen Quatsch gemacht. Also das widerspricht sich halt nicht. Ich glaube, dieses Facettenreiche bedingt einander. Ja. Genau. Also, Quatsch ist einfach das Einzige, was uns rettet. So ist es. Das ist der Satz des Abends. In the end, Quatsch will save us. Ja, also das ist generell the Internet needs more Quatsch. Das, ja. Und German Internet. Ja, das, ja, oh Gott. Besonders das, oh ja. Oh mein Gott. Irgendwie Begeisterung und Quatsch und Leidenschaft. Ja, und wir versuchen da unser Schärflein beizutragen. Wir tun unser Bestes. Es klingt nach Schlusswort. Ich weiß ja nicht, wie lange wir schon haben. Ich weiß es auch nicht. Ich bin beim zweiten Bier, ich kann nicht mehr auf die Jetzt Uhr schauen. Wird die Diktaturkonferenz nachgespielt. Okay. Wir haben noch gesagt, das wird ein anderer Podcast, Juliane. Ja, den müssen wir leider nochmal verschieben. Boah, ihr könnt echt gut lügen. Ah, ich weiß nicht, dann vielleicht ist es einfach nochmal der Punkt, wo wir sagen könnten, danke fürs Lesen. Ja. Danke fürs Lesen, fürs Hören, fürs Teilen der Artikel. Für die Kritik. Für die Kritik, fürs Zusenden von Gastbeiträgen, für Inspiration durch euch auch und für ermunternde Kommentare, dass ihr man ja lesen kann. Für die guten Kommentare, genau. Und dass für Leute, die Memes nachgebaut haben. Ja. Das war toll. Das war auch toll für eure GIFs und dass ihr halt auch einfach Teil von Kleiner 3 seid. So, mehr Liebe geht jetzt aber auch nicht. Ja, darauf trinke ich. Genau. Wir alle, genau. Dann trinken wir jetzt noch einen. Ja. Cheers! Hier. Where's the rum? Thanks. Oh. Und sagen bis zum nächsten Mal, oder? Genau. Ja. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Ich nehme schon mal auf. Okay. Wir können ja auch sagen, dass das heute bisschen. Besondere bisschen Umstände. Lockerer. Da, nee, ohne Scheiß, ich glaube, das ist ganz gut. Ja. So. Jetzt weiß ich nur nicht, wer das Intro macht. Wer möchte das? Sollen wir da irgendwie zumachen, oder? Ich glaube, der Kater muss. Ja. Okay, weil sonst klingelt es irgendwann. Das hört man aber, glaube ich, nicht so sehr. Also, weil es wird ja schon mal wirklich direkt hier aufgenommen. Ja. Und das hält sich dann in Grenzen. So. Ja, ich kann zumindest Hallo, also den Einstieg machen, wenn du magst. Ja, mach doch mal. Okay. Ich habe mich immer noch so ein bisschen weit weg angefühlt, aber vielleicht ist das auch gerade nur bei mir. Ja. Du bist schon weiter weg als Lucy auf jeden Fall. Vielleicht. No shit, nee, Sherlock. Warte, ich guck kurz nochmal, ob ich dich noch ein bisschen lauter mache. Ja. Ist das jetzt besser? Habt ihr das Gefühl, es ist anders? Ja, nein, weiß ich nicht. Für mich in einem Flugzeug. Annika, findest du sie jetzt näher dran? Co-Pilotin. Ja. Ein bisschen schon, ne? Ja. Okay, gut. Und Jule auch? Jule wird so das durchgehende. Das wird eh jetzt ein gefühlter Giggle-Loop, dieser Podcast, glaube ich. Ich finde es auch sehr schön, so ein Lied. Oh Gott. Okay. Let it go. Muss an Airplane denken. Oh. Oh Gott. Jula hat den ersten Giggle fit. Sehr schön. Ja, wie in der Schule. Okay. Das klappt nicht mehr. Denkt an euer Essen. Ja. Damn it, Jerry. Jule war schuld. Wir können das ja als Outtake mit rein. Ja, natürlich. Okay. Wir können einfach so anfangen ohne Intro. Ja. Jetzt kommt Map schon gucken. Ja, es ist alles in Ordnung. Ich nehme schon auf. Du kannst es dann verwenden. Ja. Ja. Kreativ einschneiden. Bonus-Track. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen... Oh Gott. Oh Mann. Ich sag jetzt nichts. Das hat gerade auch was sehr Kathartiges. Insofern. Oh. Am Ende heulen wir alle. Ja. Already happening. Okay, we can do this. We can do this. Ja. Ich muss dran denken, dass sie eine Fischvergiftung haben in Airplane. Weil wir jetzt Sushi bestellen. Ja. No. Entschuldigung, okay. Ich höre jetzt auf, an Leslie Nielsen zu denken. Das wäre gut. Lebt der eigentlich noch? Nee. Der lebt noch. Nein. Was? Moment. Der ist schon ein paar Jahre tot. Okay. I'm sorry. Das wäre doch ein schönes Podcast-Thema. Wer ist denn noch? Der lebt noch. Dead or alive. Das große kleine Dreieck. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann. Jetzt hatte ich gerade beinahe. Oh je. Okay, warte. Ich will nur noch wissen, ob Leslie Nielsen lebt. This is important. Oh Mann. Der ist wirklich schon tot. Nein. So, wann war das nochmal? 2010 schon. Ja, kleiner Cast Nummer 5. Ich will nur noch wissen, ob Leslie Nielsen lebt. Nein. Frank Drebin. Das offizielle Motto. R.I.P. Ja. That's it, I'm done. Guck mal so. Okay, ich guck woanders hin. Okay, wir reden jetzt darüber, wie es mit Kleinarbeit losgeht. Okay.